Körper, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Abend. Mein Name ist Rocío Ángel Brackmann. Ich bin Kolumbianerin und bin seit 25 Jahren hier in Deutschland. Und ich bin Claudia Wegener, auch bekannt als Zuhörerin mit einer Tasche oder Radio Continental Drift. Herzlich willkommen bei der Hörbar, Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. Dies ist unsere sechste Folge und letzte Sendung in diesem Jahr. Ein Grund vielleicht, etwas Besonderes zu machen, haben wir uns gedacht. Und so sind wir mal wieder zusammen hier, im Studio am Hessener Wald. Dankeschön für eure Gastfreundschaft, liebe Radio Runde Hamm. Und wer sind wir heute hier im Studio? Legt mal los. Hallo, guten Tag, ich bin Marian Goschröter. Hallo, guten Tag, ich bin Roja. Guten Tag, ich bin Roxana aus Ukraine. Und nur ein Tag vor Weihnachten. Was soll denn da unsere Themen bei der Hörbar unter uns Frauen zwischen den Kulturen sein? Ja, genau. Wir haben einen Text gefunden, der uns bewegt hat, buchstäblich. Der Text hat uns bewegt, Fragen zu stellen. Fragen wie, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin und in was für einer Welt, in was für einer Gesellschaft möchte ich denn leben? Claudia, das klingt schon nach Weihnachten. Ja, auch wir haben dann nämlich Texte geschrieben. Diese Texte wollen wir heute gerne mit euch und Ihnen teilen. Es sind Texte, in denen wir als Frauen und Migrantinnen das Wort ergreifen für unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Zukunftsvorstellungen und Utopien. Wir haben mal so gedacht, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, unsere Texte hören, werden Sie schließlich auch das Original, den Text, der uns inspiriert, kennen. Deswegen lesen wir den jetzt mal hier nicht. Und interessanter noch, Sie werden wahrscheinlich auch wissen, wie Ihr eigener Text über eine zukünftige Welt und Gesellschaft klingen würde, oder? Der Text, der uns inspiriert hat, ist von einer Frau geschrieben. Und zwar als Hommage an eine andere Frau, eine Musikerin und Aktivistin, die gezwungen werden sollte, ihr Heimatland, Belarus, zu verlassen, aber an der Grenze ihren Pass zerriss und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Maria Kalesnikava ist noch heute in einer Strafkolonie. Diese Frau war ein Motor der großen demokratischen Protestbewegung in Belarus 2020-2021. Ihr Beitrag zur gelebten Vision einer feministischen Demokratie soll auch hier mit unserer Sendung gewürdigt sein. Der Text, der Maria Kalesnikava gewidmet ist, heißt »Ich will eine Präsidentin« und ist ursprünglich in Belarusisch geschrieben. Natalia hat ihn für uns in diese Sprachen gelesen. Im weiteren Verlauf der Sendung wollen dann wir unsere Texte als unsere lokale und persönliche Übersetzung von »Ich will eine Präsidentin« vorstellen. Folgende Tonkünstlerinnen haben den Weg zu unseren Zukunftsvisionen und Utopien erleuchtet. Isabel Liptai, Selina Martin, Caroline Krabel, Jewel Dirks, Mariana Sadowska, Asara, Crystal DJ Quay Favel, Miranda de la Frontera, Ainur. Hier ist Natalia mit einem kleinen Auszug aus dem Text »Ich will eine Präsidentin« in der Originalsprache. Я хочу президентку, якою не треба охувати, якою не потрібна амап, але потрібні медикаменти у больницях, яка-небудь себе полацює атомних станцій, незадовольні парадуй, акая веде, що політика гете не усе, що війна і репресія гете кінець політики. Ich will eine Präsidentin, die nicht bewacht werden muss, die keine Nationalgarde oder Sondereinheiten braucht, sondern Medikamente in Krankenhäusern, die keine Paläste für sich baut und auch keine Atomkraftwerke, die keine Paraden organisiert, die weiß, dass wir alle Politik sind und dass Krieg und Unterdrückung das Ende der Politik bedeuten. Natalia kommt aus Moldawien und gehört dort zu einer türkischsprachigen Minorität. Sie hat einen kleinen Sohn, der im Oktober 4 Jahre geworden ist. Sie ist ausgebildete Sozialarbeiterin in der Familienfürsorge, aber sie hat hier in Deutschland als Hilfskraft in der Altenpflege gearbeitet. Denn in ihrem Heimatland kann sie leider von ihrem Einkommen nicht überleben. Auch Natalia hat eine Übersetzung von »Ich will eine Präsidentin« für uns geschrieben. Ich möchte in einem freien Land leben. Ich bin jetzt 25, meine Eltern sind 45. Als sie 25 Jahre alt waren, haben sie für dasselbe gekämpft. Jetzt kann ich nicht tatenlos zusehen, was passiert. Ich möchte in einem Land leben, in dem ich ruhig und ohne Angst meine Meinung äußern kann, in dem ich reisen kann, in dem die Beamten verstehen, was sie für die Menschen arbeiten. Und niemanden werden diese unverständlichen Etiketten angehängt. Ich möchte in einem freien Land leben, nicht in einer Diktatur. In einem freien Land kann ein freier Mensch jeder Sprache sprechen. Ich möchte in einem Land der Freiheit, des Glücks und der Güte leben, in einem Land der Einheit und der Freundschaft, in dem die Macht weise ist. Aber ich möchte nicht in einem ungerechten, bösen Land leben, in dem Macht statt Recht gilt und in dem menschliches Leben nicht geschätzt wird. Mein Name ist Roja. Zurzeit bin ich Schülerin in der 9. Klasse und möchte später eine Ausbildung im Bereich Altenbetreuung machen. Als ich 4 Jahre alt war, bin ich mit meiner Familie aus dem Krieg in Syrien geflohen. Mit 6 Jahren kam ich nach Deutschland. Ich will eine Präsidentin. Ich will eine Präsidentin, die weiß, wie es ist, zu frieren. die keinen Palast besitzt, doch lernt mit wenig zu regieren. Ich will eine Präsidentin, die weint und die auch lacht, die keine Krone aufsetzt, doch unsere Hände hält bei Nacht. Ich will eine Präsidentin, die hungert, wenn wir hungern. Die stolpert, wenn wir fallen. Die Hoffnung trägt in Wundern. Ich will eine Präsidentin, die Schulden kennt und Sorgen. Die nicht von Kriegen spricht, sondern vom besseren Morgen. Ich will eine Präsidentin, die keine Waffen baut. Die keine Grenzen zieht, sondern auf Menschen schaut. Ich will eine Präsidentin, die leise Worte spricht, die Schwäche nicht verstärkt, die uns verspricht, vergiss mich nicht. Ich will eine Präsidentin, die nicht erobern will, die keine Helden feiert, doch Menschlichkeit erfüllt. Ich will eine Präsidentin, die keine Königin spielt, die uns nicht führt wie Soldaten, sondern ein offenes Herz enthüllt. Ich will eine Präsidentin. Hörbar, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Guten Tag, ich bin Roxana. Ich komme aus der Ukraine. Wegen Krieg. Seit 3 Jahren bin ich in Deutschland. Diese Jahre beginne ich meine Ausbildung als Heilerzieherin, Pflegerin. Und mein Ziel ist ein Programm für gegenseitige Integration der internationalen Bürger des idealen Staates. Mein Programm: Ausländer sollen sich nicht als Gast fühlen in Deutschland, sondern als ein Teil der Stadt. Zuerst werde ich Begrüßungspakete für Ausländer schreiben. In diesem Begrüßungspaket sind Info über Stadt, Behörde, Ärzte, Schulen und Vereine. Auch Ausländer benötigen Dolmetscher, die bei Behördengängen helfen. Wichtige Rolle spielen auch Bildung. Bildungsangebote, Praktikumsangebote, auch kostenlose und günstige Sprachkurse für Ausländer. Auch müssen denken an Unterstützung für Kinder in der Schule, zum Beispiel Nachhilfe und im Kindergarten. Nicht am Ende der Liste steht interkulturelle Feste, auch Vereine, die aktiv öffnen für neue Mitglieder, Beratung bei Wohnungssuche und Arztbesuchen, Versicherung, Unterstützung bei Kinderbetreuung und Kita-Plätzen. Auch Vorschläge in der Stadtpolitik einbringt Antidiskriminierung-Workshop in Schulen, offene Bürgerversammlungen, wo jeder seine Idee sagen darf. Auch verschiedene Projekte, zum Beispiel Energieprojekte oder Projekte, bei denen die Bürgerin mitreden können. Auch schlage ich vor, neue Ideen und Veranstaltungen anziehen, handwerkliche Betriebe unterstützen und Förderung von internationalen Kultur und Festen. Hallo, ich bin Sibel Alpeso. Ich komme aus dem Irak. Ich bin eine Jesidin, eine religiöse, soll ich sagen, Minderheit. Es ist eigentlich kein schönes Wort, aber die sind zerstreut überall und wir wurden 2014 verfolgt von der sogenannten IS und deswegen mussten wir flüchten. Und über die Flucht schreibe ich. Und jetzt habe ich einen Text in der Hand über mein migrantisches Manifest einer Rückkehr. Der Text heißt Die Seele des Hauses und der geht so. Die Seele des Hauses. Du Unwissender, klopf nicht an der Tür. Klopf nicht an der Tür, weißt du denn nicht, dass die Bewohner gegangen sind? Sie schlossen die Tür und behielten den Schlüssel im Herzen. Sie sind aufgebrochen, auf einer Reise ohne Ende. Klopf nicht an der Tür und lass die Blumen nicht erzählen, da ist jemand, der unseren Durst zu löschen vermag. Klopf nicht an der Tür und lass die Schaukel nicht flüstern, da ist jemand, der mit mir in die Luft schwebt. Klopf nicht an der Tür und lass den Granatapfelbaum nicht sagen, da ist jemand, der in meinem Schatten sitzen möchte. Klopf nicht an der Tür, wecke nicht die Seele des Hauses, doch manchmal reicht die Stille nicht. Man hört das Haus atmen, selbst durch die Jahre, durch Staub und Schlaf. Und wer einmal dort gelebt hat, bleibt gebunden, selbst wenn die Wege längst verlängert sind. Doch ich werde dorthin zurückkehren, dorthin, wo Blumen verwelkt sind, wo die Kindheit zerstört wurde, wo Türen geschlossen, Herzen gebrochen und Zöpfe abgeschnitten wurden. Die Häuser sind blass geworden, weil jeder ein Stück von sich selbst dort ließ. Manche ihr Herz, manche ihr Lächeln, manche ihre Liebhaber, manche ihre Träume, manche ihre Zukunft und manche alles, sogar sich selbst. Ich werde dorthin zurückkehren, doch ich fürchte, die Pfade werden mich nicht erkennen. Sie werden fragen, wer bist du? Ich fürchte, sie glauben, man müsse bereit sein, für das zu sterben, was man liebt. Aber ich glaube, man muss für das leben, was man liebt. Ich werde dennoch zurückkehren. Denn weggehen bedeutet nicht immer Verrat, sondern nur die Suche nach sich selbst. Ich wollte am Abend zurückkehren, doch ich konnte nicht. Jetzt sind Jahre vergangen und ein Krieg liegt zwischen uns. Aber eines habe ich gelernt. Man kann auch mit Sehnsucht leben. Darum erwarte nicht von mir, dass ich bleibe. Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Samira ist eine junge Frau und Mutter aus Syrien und Ayana, ihre kleine Tochter, die hier in Deutschland geboren ist. Samira und Ayana haben in Hamm Zeit im Kirchenasyl verbracht, da ihnen Abschiebung drohte. Du wurdest geboren, um zu kämpfen. Wenn Gott dich auswählt, in Syrien zu leben, dann hüllt er deine Seele in einen Mantel des Kämpfens. Wenn du mehr willst, als nur zu überleben. Wenn du leben möchtest, dann musst du kämpfen. In mir lebt eine freie Frau, doch die Fesseln meiner Gesellschaft und meiner Familie haben sie in Ketten gelegt. In mir lebt eine starke Frau, aber die zahllosen Enttäuschungen in einem Land, das von Elend gezeichnet ist, haben ihre Kraft geschwächt. In meiner Jugend war ich ein träumerisches, optimistisches Mädchen, das über einen Sumpf aus Zerstörung, Korruption und Unterdrückung schwebte. Als der Frühling meines Lebens zu blühen begann, brach der Krieg aus und verwandelte diesen Frühling in einen kalten Herbst, der all meine Hoffnungen und Träume hinwegfegte. Seitdem habe ich mein Leben auf eine einzige Suche ausgerichtet, ein Land zu finden, in dem ich wieder erblühen kann. Meine Reise begann mit dem Ziel, einen Ort zu erreichen, an dem ich nicht den Geruch von Tod und Schießpulver einatmen musste. Einen Ort, an dem ich meine Freiheit, mein Gleichgewicht, meine Stärke und meine Träume wiederfinden konnte. Deutschland. Dieses Land hat seine Größe nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht, als es aus den Trümmern auferstand. Dank des Willens und der unermüdlichen Arbeit seiner Bürger. Doch meine Freude war nur von kurzer Dauer. Das Gespenst des Elends verfolgte mich auch hier in diesem sicheren Land. Ich war von Abschiebung bedroht durch das Dublin-System und mein Elend verdoppelte sich, da ich im 8. Monat schwanger war. Doch ich bin Syrerin und der Mantel des Kämpfens trieb mich, einen sicheren Ausweg zu suchen. Wir begannen, Kirchen in Nordrhein-Westfalen und Büros für Flüchtlingshilfe zu kontaktieren. Aber mit jeder negativen Antwort schwand die Hoffnung. Dutzende Kirchen und Büros drückten ihr Bedauern aus, uns nicht aufnehmen zu können, bis wir schließlich das Büro der Flüchtlingshilfe in Hamm fanden. Ich erinnere mich noch genau an die Worte: Willkommen hier. Sie erweckten das Licht in mir, das längst erloschen schien. Sie berechneten einen Termin für unsere Aufnahme ins Kirchenasyl, 7 Wochen nach der Geburt meines Kindes. Es gibt nichts Schöneres, als sich sicher zu fühlen. Es gibt nichts Wertvolles, als seinem Kind eine Zukunft zu schenken, die es selbst wählen kann, statt ihn seine Kindheit und seine Träume zu rauben. An dem ersehnten Tag gingen meine Tochter und ich zu der angegebenen Adresse. Ein Mann wartete auf uns. Er empfing uns, als wären wir Teil seiner Familie. Ich hätte meine Tochter noch nie so behandelt gesehen, außer von mir selbst. Als ich das Haus betrachte, wusste ich, dass dies die Belohnung meines Lebens war. Die Wohnung war mit allem ausgestattet, was man sich in meinem Heimatland nur wünschen konnte. Sie lag an einem Ort, den keine Bomben und keine Kugeln erreichen konnten, umgeben von Kirchenglocken und Kinderlachen. Sie hatte Strom rund um die Uhr, sauberes Trinkwasser und heißes Wasser. Sie strahlte den Duft des Lebens aus. Ihre Wände waren warm und ihre Besucher brachten Liebe. Sie waren geschmückt durch ihren Einsatz und gesegnet durch ihren Glauben. Während der drohenden Abschiebung verbrachten meine Tochter und ich diese Zeit dort und lernten, wie Sicherheit, Toleranz und Großzügigkeit in der Lage sind, das Leben eines Menschen zu erneuern und die schönsten Nationen zu schaffen. Die Wärme und der Trost, die ich hier erfahren habe, haben mir gezeigt, dass Deutschland nicht nur ein Land ist, sondern ein Zuhause für diejenigen, die in Not sind. In dieser kleinen Wohnung fand ich nicht nur Schutz, sondern auch die Hoffnung auf ein besseres Leben. Und dafür werde ich Deutschland für immer dankbar sein. Dies Stück von Asara bringt uns die Atmosphäre in einer Chatgruppe von indonesischen jungen Müttern nahe. Assalamualaikum World WB. Selamat pagi. Gimana kabarnya bunda-bunda di sini? Hallo, mein Name ist Marian Gwashuta. Ich komme aus Kenia und ich bin hier in Ham zu Hause. Und ich wünsche mir eine Migrantin wie ich im Stuhl des Bürgermeisters von Ham. Hier ist mein Manifest der migrantischen Frau Bürgermeisterin. Meine Füße kennen Wege, die nie in Karte standen. Meine Augen haben Grenzen in Horizont verwandelt. Ich trug die Stimme meiner Mutter in Gepäck, ihre Gebete, ihre Sonnenslieder, ihre unausgesprochenen Träume. In meiner Sprache wohnen viele Sprachen. Ich spreche in Akzenten, die von Hoffnung zittern. Und jeder Laut ist ein Saatkorn für eine neue Welt. Ich bin die Bürgermeisterin derer, die nie gefragt wurden, ob sie bleiben durften. Ich regiere mit offenen Händen, nicht mit erhobenen Fäusten. Ich glaube an das sanfte Gewicht des Wortes Wir, an den Mut, der in zärtlichen Gesten wächst. Ich bin die migrantinische Frau, nicht aus Zufall, sondern aus Schicksal, aus der unbeirrbaren Logik des Menschseins. Meine Geschichte beginnt nicht mit Herkunft, sondern mit Aufbruch. Ich bin nicht die Ausnahme, ich bin das Zeichen, das aus Bewegung wurde, werden kann. Und aus Fremdheit zu Hause. Ich bin die Frau, die geht, die bleibt, die liebt den Frieden. Die Hörbar ist eine Sendereihe, produziert von Frauen, die in Ham eine zweite Heimat gefunden haben. Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. якая не хавае залежнасць, слабасць, хваробы, узроту, прэзідэнтку не эканамістку, таму што дзяржава гэта не бізнес, а клопат аб слабых, аб набачных, аб выключаных джэрцаў. Гэта не узбаганчы і ўляйте, а хлопат. Eine Präsidentin, die Abhängigkeit, Schwäche, Krankheit, Alter nicht verbirgt. Eine Präsidentin, die keine Geschäftsfrau ist, die weiß, dass es im Staat nicht darum geht, Geschäfte zu machen, sondern sich um die Schwachen, die Unsichtbaren, die Ausgeschlossenen zu kümmern. Dies Stück ist einer Künstlerin und Aktivistin gewidmet, die im Kampf für Rojava getötet wurde. Diese Sendung haben wir produziert in Solidarität mit allen Frauen, die sich für mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit einsetzen und kämpfen. Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre. Del que espera un nuevo día. Wir Frauen der Hörbar sagen jetzt Danke fürs Zuhören. Und auf Wiederhören im Februar 2026. Ein herzlicher Dank geht an die Stadt Hamm und das Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung für die Unterstützung der Hörbar. Diese Sendung und unsere heutige Playlist werden Sie bald über die Webseiten von Fuge, Radio Runde Hamm und Radio Continental Drift finden können. Danke fürs Zuhören.